Hallo und herzlich willkommen zur 35. Ausgabe dieses Audioformates. Ich grüße euch ganz, ganz herzlich und was soll ich sagen? Ach so, ich soll sagen, dass ich das heute am Freitag, den 12. März 2021 aufnehme. Genau, so. Ich rumpel hier so ein bisschen rein in diesen Podcast. Heute werde ich mit allen Regeln brechen, die ich sonst immer habe in diesen Kurzausgaben. Ich werde nicht auf die Uhr schauen. Ich werde einfach mal vor mich hinplappern und gucken, wo ich dann dabei schließlich hinten rauskomme. Also, wer das dann auf die lange Warteliste legen möchte, bitte jetzt. Ansonsten herzlich eingeladen hier weiterzuhören. Mensch, Leute, ich bin sowas von froh und überglücklich. Ich kann das, also das ist schwer in Worte zu fassen, außer so Yip, Yip, Juhu und Halleluja und diese Worte. Das ist echt der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Ich hätte es nicht gedacht, ganz ehrlich. Dass die Operation, die ich jetzt hinter mir habe, die ist nun wirklich nicht ohne. Und dass ich dann schon 4 Tage früher entlassen werden konnte, weil alles so gut gegangen ist, das ist echt der Hammer. Das ist echt der Hammer. Ich bin da so, so dankbar für. Das ja, kann ich gar nicht so beschreiben, ne? Also hat's wirklich, war jetzt nicht easy going alles, logischerweise, ne? Also natürlich nach der Operation auch bin ich mit starken Schmerzen aufgewacht, weil diese Rückenmarksanästhesie nicht funktioniert hat. Da braucht man natürlich dann immer eine gewisse Zeit, um herauszufinden, dass das Ding nicht klappt. Und für mich, ich hatte da jetzt ein anderes Zeitgefühl bestimmt, wie die Menschen, die da drum bemüht waren, mich schmerzfrei zu bekommen. Aber haben sie gut hingekriegt, ging dann irgendwann. Und ich, als ich dann so wieder mal auch etwas anderes von mir wahrnahm, außer Schmerz, habe ich mal erst festgestellt, wie prima die mich in dieses Bett gelagert haben, da auf der Intensivstation in Gummersbach. Also Muster, wirklich mustergültig. Wer auch immer das war, ich weiß das leider nicht, welche Pflegekraft das gemacht hat. Super, super, super. Ich habe da wirklich ganz, wie soll ich das sagen, also perfekt gelegen. Ja, also Beine gut unterlagert, nirgendwo das Gefühl von, da spannt sich jetzt ein Muskel zu arg oder ich muss mich hier auf irgendeiner Seite zu stark selber abstützen die ganze Zeit. Die Hand auf die Notrufschelle gelegt, sodass ich die auch selber wahrnehmen konnte und wusste, ach, da ist sie. Das ist ja immer das so ein großes Problem. Ne? Wenn, sowas weiß man ja nicht. Das hilft ja nichts, wenn eine Pflegekraft einem sagt, die Schelle hängt hier. Man wandert ja von einem Filmriss zum nächsten oder von einer Amnesie zum nächsten. Und da sind solche Informationen ja völlig Quatsch. Und also wer auch immer das war, wusste, dass das so ist und hat das so toll gemacht. Also mich da so prima hingelegt. Da konnte ich es dann auch wirklich mal erst diese Stunden aushalten. Und die gesamte Versorgung dort auf der Station war so, wirklich so prima, prima, prima, prima. Da, also das weiß man gar nicht hoch genug zu schätzen. Das haben die wirklich so toll gemacht. Ja, Verlegung auf Station verlief dann auch relativ zügig. Also ich bin 2 Nächte auf der Intensiv geblieben. Also wenn man so will, einen halben Tag, eine Nacht, einen ganzen Tag, eine Nacht und wieder einen halben Tag. Und dann bin ich auch schon wieder auf die Normalstation gekommen. Ja, das ist mal erst dann so, dass man sich da geht halt ein anderer Betrieb vor sich, dass man sich da mal erst etwas verloren fühlt. Weil ja die Präsenz nicht so intensiv ist. Ich meine, das ergibt sich ja aus Intensivpflege auch, ne? Und da ist es also so, da allein schon durch die Dokumentation der ganzen Vitalparameter ist jede Stunde eine Pflegekraft da und du hast jemanden, mit dem du dich mal eben kurz austauschen kannst, auch über dein eigenes Befinden. Das ist im Moment, wo du auf die Normalstation verlegt wirst, ist das, da bricht das ab, ne? Und genau, und so kam ich mir da auch so ein bisschen verloren vor. Musste mal sehen, wie ich mein Leben da so organisiere. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch dann total hilfreich, um Mechanismen zu entwickeln, die trotz Schmerzen dazu führen, dass man aktiver wird. Und ja, da war es total hilfreich, irgendwann mal auch auf die Bettkante richtig gesetzt zu werden, mit einer Tätigkeit, die sich dann Waschen nennt, verbunden. Und das hatte ich noch sehr schlecht in Erinnerung. Bei den letzten beiden Malen war dieses erste Mal auf der Bettkante sitzen so eine Katastrophe. Da war mir dann nachher so fad, dass ich mich ganz freiwillig wieder hingelegt habe. Und aber diesmal gar nicht so. Also ich habe einfach mal nur auch nur gesessen eine Zeit lang, gar nicht viel Action gemacht. Das Waschen ist ja da nur zweitrangig, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und ja, und mal ein bisschen die Beine bewegt und ja, bin mal so wieder zu mir gekommen. Das war dann so mal das, was ich mir als Aufgabe gestellt habe. Ja, und so ging das so Tag für Tag immer ein Schrittchen weiter im Krankenhaus, so dass ich immer mal wieder eine Fähigkeit mehr hatte und schließlich und endlich dann von irgendwelchen Schläuchen befreit, egal jetzt mal, wo die sich so befunden haben, dann auch im wahrsten Sinne des Wortes unabhängig da agieren konnte. Also diese die Verkabelei und Ausleiten von Sekreten und Flüssigkeiten und Einleiten von anderen Flüssigkeiten, das ist schon echt bewegungseinschränkend. Und da bin ich dann total froh, dass ein junger Assistenzarzt sehr früh eingeleitet hat, den Blasenverweilkatheter zu ziehen. Dadurch besteht dann auch die Notwendigkeit, zur Toilette zu gehen. Klar, Flasche geht auch, aber da ist nicht so meins. Aus der Flasche trinkt man und aus der, aber der, nee, nee, nee, nee, nee, lass mal. Also, da wollen wir nicht hin. Und genau, aber das sind so kleine Schritte, die dazu führen, dass man immer weiter wird in Richtung Unabhängigkeit. Und ja, und auch das haben die super gemacht, super initiiert. Auch die ärztliche Betreuung auf der Station war klasse. Und ja, so konnte ich dann schon wieder am Mittwoch nach Hause. Das ist großartig. Das ist wirklich toll. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und diese Vorstellung war ja auch durchaus berechtigt, aufgrund der Maßnahmen, die da anstanden. Jetzt war es so, dass der operierende Arzt oder einer der operierenden Ärzte dann mir auch noch mal erklärt hat, was gemacht wurde. Und um das mal so zusammenzufassen, durch die Chemo, die ich vorher erhalten habe, musste man gar nicht so schrecklich viel vitales Gewebe aus der Leber entfernen, sodass da also noch ein ziemlich großer Rest an funktionierender Leber da ist, die meine Entgiftung dann auch bewerkstelligt hat, weswegen ich dann auch so schnell wieder auf dem Damm war. Ne? Also da habe ich auch andere Patienten gesehen mit der gleichen Operation, die waren deutlich anders, die sahen deutlich anders aus. Also die waren richtig auch von der Hautfarbe her so gelblich verfärbt. Ne? Und das hatte ich gar nicht, nicht eine Spur. Genau, das ist das eine. Ja, dann, okay, weil eine Metastase halt im selben Segment liegt, wo auch die Gallenblase dran angeflanscht ist, bin ich die auch direkt mit quitt geworden. Da muss ich natürlich jetzt erstmal schauen, was das für mich und meine Wahnsinnsernährung bedeutet. Ne, da fehlt ja so der kleine Bolus gegen fettige Dinge. Im Hinblick auf den heute stattfindenden Friday. Muss ich mal gucken, ne? Aber sei es drum, ist auch wurscht. Ja, wo man gar nicht sich noch mit beschäftigt hat, weil das operativ einfach nicht mehr ging oder auch nicht zu verantworten gewesen wäre, mich dann noch länger mit Narkose und so weiter zu belasten, war der Eingriff an der dünnen Stelle oder engen Stelle im Darm. Da ist also gar nichts passiert. Und im Gespräch mit dem Chirurgen, der mir das auch nochmal geschildert hat, so wie das auch aus seiner Perspektive aussieht, das ist also auch nochmal klar geworden, er würde jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, da prophylaktisch diese Operation machen zu lassen. Das führt zu neuen Engstellen, zu neuen Verwachsungen, sondern jetzt erstmal schauen, so lange wie möglich und so gut wie möglich mit dieser engen Passage zu leben. Einfach das über die Ernährung zu steuern und genau so zu verhindern, dass es da nochmal zu so einem ähnlichen Vorfall kommt, wie das jetzt der Fall war, dass da ein Darmverschluss ja fast entstanden wäre. Ne? Also der sollte an der Stelle nicht entstehen. Wenn der da entsteht, dann muss natürlich operiert werden. Aber dann ist es auch das Risiko wert, da neue Probleme zu verursachen. So, um ein langes Gespräch kurz zu machen. Ja, genau. Ja, gut, dann ist die Aufgabe, habe ich verstanden. wird also um Ernährung gehen. Das ist so ein Fachgebiet, wo ich mich immer nicht so wirklich mit befasst habe in der Vergangenheit. Ja, schaue ich dann mal. Wie geht's weiter? Ich habe einen direkt noch im Krankenhaus Reha-Antrag gestellt und einfach mal drei Ortschaften angegeben. Eine an der Ostsee, von der habe ich schon mal erzählt, da war ich auch schon mal, Schönhagen. Könnte ich mir auch gut vorstellen, da nochmal zu verweilen in dieser Klinik. Dann an der Nordsee, andere Seite Schleswig-Holsteins, wenn du so willst, St. Peter-Ording. Und dann die dritte in, was habe ich gesagt, Bayerisch Gmünd oder sowas. Genau. Das kann ich jetzt nicht beeinflussen, was es von den dreien wird. Auf jeden Fall hat der Träger da jetzt drei Möglichkeiten, mich irgendwo unterzubringen. Und egal was kommt, ich nehme das und werde da mal erst in den Erholungsmodus switchen. Und das auch recht intensiv. Das habe ich auch jetzt schon vor. So ein paar Dinge, die noch hier immer mal wieder aufpoppen, einfach mal auch konsequent an der Seite zu legen und zu sagen, das ist jetzt auch nicht meine Baustelle, interessiert mich nicht, mache ich nicht, dient nicht meiner Erholung, ist mal erst gestrichen. Ja, so sieht das aus. Ich bin happy, hier zu Hause zu sein jetzt, bin froh, wieder bei meiner Family zu sein, dass es uns hier auch gut geht, dass wir gesund sind und ich bin dankbar für jeden Beitrag, den irgendwer geleistet hat in dieser langen, langen Zeit zu meiner Gesundung über ja, das, was ihr halt gemacht habt, ne? Telefonate, Daumen falten, Hände drücken oder umgekehrt. Und beten, an mich denken, Kerzen entzünden oder ja, jeder auf seine so tolle Weise. Ich bin da so dankbar für, das kann ich in Litern Bier gar nicht ausdrücken. um mal diese Metapher zu nutzen. Ich freue mich jetzt auf wirklich eine Zeit der Genesung und Erholung, der auch inneren Einkehr und Ruhe. So im ersten Rundschreiben von mir schrieben viele von euch zurück und mach ruhig. Ja, das sollte mir zu denken geben. Ihr kennt mich doch ziemlich gut. Ich verspreche das. Ich werde ruhig machen. Und ja, das ist einfach, das ist einfach so. Das muss jetzt sein, ne? Das alles andere wäre so crazy. Und genau. Und das ist der Plan. So, jetzt weiß ich nicht, wie ich das hier zu Ende bringe. Keine Ahnung. Ich sag mal einfach so, vielen Dank fürs Zuhören und für es immer wieder einschalten und downloaden und sich mal kurz melden bei mir. Und ich lasse wieder von mir hören. Wahrscheinlich schon nächste Woche, wenn es da was Spannendes gab im Verlauf der Woche. Ansonsten, ja, bleibt einfach hier gerne am Ball. Das Ding hier ist noch nicht ganz durch. Ich muss jetzt mal schauen, ob es dann vielleicht nochmal demnächst eine Umbenennung oder eine Neuauflage von Frank Goes Schönhagen, Frank Goes Schönhagen Again oder so gibt, keine Ahnung, oder Frank Goes St. Peter-Ording oder Süddeutschland. Sehen wir, ne? Warten wir ab. Halte ich euch auf dem Laufenden, habe ich auch Spaß dran. Und ja, in dem Sinne sage ich jetzt hier an dieser Stelle vielen lieben Dank und bis denne.